Moment. Weil ja, klar, mach jetzt auch. Moment. Dass die Brüder ihre Plätze einnehmen, ja, und Ruhe bewahren. Dieses Telefonat kostet 10,4 Cent pro Minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ الرحمن. ألو. كيف الحال؟ الله يبارك فيك وأنتم كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، سلام، كيف أموركم؟ الله يجزيكم خيرا، الله يبارك فيكم. حفظكم الله. انتظرني دقيقة بس، دقيقة. تفضل الله يحفظكم، على راحتكم. نعم شيخ، تفضل. الله يبارك فيكم شيخنا، نقدم لكم ان شاء الله. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم ما بعد. Heute haben wir ein Telelink mit unserem geliebten Sheikh, Sheikh Abdurrahman bin Mohammed Al-Umaysan. Möge Allah ihn bewahren. Und der Sheikh wird reden über den Vorzug der Ulama, über den Vorzug der Gelehrten. Und ihre wichtige Stellung